موعظات قصيرة تقدم. صقورا أتينا، ضعالا بغينا، خفافا مشينا، سراعا مضينا. صقورا أتينا، ضعالا بغينا، خفافا مشينا، سراعا مضينا، نحورا برينا. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. Das, was uns und sie unterscheidet, ist das Gebet, und wer es unterlässt, hat Unglauben begangen. Überliefert von Imam Ahmad, Abu Dawud und weiteren Gelehrten der Sunna. Möge Allah Azza wa Jal mit ihnen zufrieden sein. Mit den Unglauben ist hier der große Unglaube gemeint, der ihn aus der Religion ausschließt, da der Prophet, Allahs Segen und Frieden auf ihm, das Gebet zu einer Trennung zwischen den Gläubigen und den Ungläubigen machte. Und es ist bekannt, dass die Religion der Kuffar nicht die Religion des Islams sein kann. Wer also dieser Ibadah nicht nachkommt, der gehört fürwahr zu den Ungläubigen. So sollten wir uns fürchten, dass wir das Gebet vernachlässigen oder sogar gänzlich unterlassen. Umar ibn al-Khattab radiyallahu an sagte: keinen Anteil am Islam hat derjenige, der das Gebet unterlässt. Subhanallah. Also an die Heuchler und an diejenigen, die Krankheit in ihren Herzen besitzen, die behaupten, sie hätten reine Herzen, obwohl sie das Gebet unterlassen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, derjenige, der das reinste aller Herzen besaß, sagte: zwischen dem Mann und dem Schirk und dem Kufr ist das Unterlassen des Gebetes, überliefert bei Sahih Muslim. Wer also nicht betet, der kann kein reines Herz besitzen. So sollten wir uns fürchten, dass wir das Gebet unterlassen oder vernachlässigen, denn sonst wird dein Aufenthaltsort Jahannam sein. والحمد لله رب العالمين.